Großadmiral, wie viele Handelsschiffe wurden im Laufe des Krieges von deutschen U-Booten versenkt? Nach der alliierten Angabe 2775. Wie viele Kampfhandlungen der U-Boote waren zu diesem Ergebnis Ihrer Schätzung nach erforderlich? Ich glaube, dass in diesen 2775 versenkten Schiffen nicht die torpedierten Schiffe drin sind. Und dass selbstverständlich nicht jeder Angriff zum Erfolg führt. Also ich schätze, dass in diesen 5,5 Jahren vielleicht 5.000 bis 6.000 Kampfhandlungen gewesen sind. Bei all diesen Kampfhandlungen hat nun irgendeiner der Ihnen unterstellten U-Boot-Kommandanten Ihnen gegenüber einmal Bedenken geäußert über die Art, in dem die U-Boote befehlsgemäß vorgingen? Nein, keinen Fall. Was hätten Sie mit einem Kommandanten gemacht, der sich Ihnen gegenüber geweigert hätte, die erteilten Befehle über den U-Boot-Krieg auszuführen? Ich hätte ihn erst mal untersuchen lassen. Wenn er normal war, hätte ich ihn vor ein Kriegsgericht gestellt. Das konnten Sie doch mit gutem Gewissen nur dann tun, wenn Sie selbst die volle Verantwortung übernehmen für die Befehle, die Sie entweder erteilt haben oder die Sie weitergeleitet haben. Selbstverständlich tue ich das. Bei den Kampfhandlungen der U-Boote sind ja nun ohne Zweifel Besatzungsmitglieder von Handelsschiffen ums Leben gekommen. Betrachteten Sie die Besatzungen feindlicher Handelsschiffe wie Soldaten oder wie Zivilisten? Und aus welchen Gründen? Deutschland betrachtete diese Besatzungen der Handelsschiffe als Kombattanten, weil sie mit den Waffen kämpften, die zahlreich an Bord der Handelsschiffe eingebaut waren. Es war ja so, dass zur Bedienung dieser Waffen vielleicht nach unserer Kenntnis 1 bis 2 Soldaten der Königlichen Marine an Bord waren. Dass aber zum Beispiel bei einem Geschütz die übrigen Nummern, Bedienungsnummern des Geschützes von der Dampferbesatzung gestellt wurde. Wie viel waren das für ein Geschütz? Das wird verschieden sein, je nach der Größe des Geschützes. Mag zwischen 5 und 10 schwanken. Dazu werden noch Munitionsmanner gekommen sein. Dasselbe gilt für die Bedienung der Wasserbombenablaufbahnen und der Wasserbombenwerfer. Die Dampferbesatzungsmitglieder taten also dasselbe. Sie kämpften mit den Waffen genauso wie die sehr wenigen Soldaten, die auf den Dampfern an Bord eingeschifft waren. Es war auch selbstverständlich, dass die Dampferbesatzung als Einheit galt. Denn bei einem Kriegsschiff zum Beispiel kann ich auch nicht unterscheiden zwischen dem Mann, der unten heizt und an der Maschine steht oder oben eine Kanone bedient. Hat diese Auffassung, dass die Besatzungsmitglieder der feindlichen Handelsschiffe Kombattanten waren, einen Einfluss ausgeübt auf die Frage, ob man sie retten könne und retten solle oder nicht? Nein, in keiner Weise, denn selbstverständlich hat jeder Soldat ebenfalls den Anspruch auf Rettung, wenn die Verhältnisse es beim Gegner gestatten. Diese Tatsache hatte aber Einfluss für die Berechtigung, auch die Besatzung bekämpfen zu dürfen. Meinen Sie bekämpfen, solange Sie sich an Bord des Schiffes befanden? Selbstverständlich. Etwas anderes kam gar nicht in Frage. Das heißt Bekämpfung durch die Waffen, die bei dem Angriff, dem kriegsmäßigen Angriff gegen das Schiff eingesetzt worden. Sie wissen nun, dass die Anklage ein Dokument vorgelegt hat über eine Unterhaltung zwischen Adolf Hitler und dem japanischen Botschafter Oshima. Diese Unterhaltung fand am 3. Januar 1942 statt. Es ist das Dokument GB 197, Seite 34 des Urkundenbuchs der Anklage. Die Anklage folgert aus diesem Dokument, in dem Hitler dem japanischen Botschafter verspricht, er werde einen Befehl zur Tötung Schiffbrüchiger erteilen. Dass Hitler einen solchen Befehl tatsächlich erteilt hat und dass sie ihn ausgeführt haben. Haben Sie unmittelbar oder über die Seekriegsleitung einen schriftlichen Befehl dieser Art erhalten? Ich habe von dieser Unterredung und ihrem Inhalt erst hier durch die Vorlage dieses Protokolls der Unterredung Kenntnis bekommen. Herr Großartmal, darf ich Sie bitten, meine Frage zu beantworten? Ich hatte gefragt, haben Sie einen schriftlichen Befehl erhalten? Nein. Nicht. Ich habe weder einen schriftlichen noch mündlichen Befehl erhalten. Ich habe von dieser Unterredung überhaupt nichts gewusst, sondern von dieser Unterredung erst durch das Papier, was ich hier gesehen habe, erfahren. Wann haben Sie Hitler denn persönlich zum ersten Mal gesehen, nach dem Datum dieser Unterredung, also Januar 42? Ich bin mit dem Großadmiral Reeder am 14. Mai 42 im Hauptquartier gewesen und hatte ihm über die Lage im U-Bootskrieg berichtet. Der Führer schnitt die Frage an, dass erfahrungsgemäß ein sehr hoher Prozentsatz dieser Besatzung anhand der Vorzüglichkeit der Rettungsmittel nach Hause kämen und immer wieder neue Schiffe besetzt und fragte, ob man gegen diese Rettungsboote nicht vorgehen könne. Was heißt vorgehen? Mit Waffengewalt vorgehen könne. Ich habe das in diesem Gespräch, an dem auch der Großadmiral Reeder teilnahm, ganz eindeutig abgelehnt und habe erklärt, dass eben die einzige Möglichkeit, mehr Verluste bei den Besatzungen herbeizuführen, die wäre, bereits beim Angriff durch die erhöhte Waffenverwirkung einen schnelleren Untergang des Dampfers zu erzielen. Daher diese Bemerkung in meinem Kriegstagebuch. Ich glaube, nachdem ich hier durch die Anklagebehörde Kenntnis von dem Gespräch zwischen Führer und Oshima bekommen habe, dass diese Frage des Führers an Großadmiral Reeder und mich durch dieses Gespräch ausgelöst war. Das Gespräch, was seinerzeit er mit Oshima hatte. Über dieses Gespräch liegt eine eidesstattliche Erklärung des Großadmirals Reeder vor. Sie kennen den Inhalt. Entspricht dieser Inhalt Ihrer Erinnerung? Jawohl, vollkommen. Dann möchte ich dem Tribunal als Dönitz 17 die eidesstattliche Erklärung des Großadmirals Reeder vorlegen. Da sie inhaltsgleich ist, brauche ich sie wohl nicht zu verlesen. Sie haben eben gesagt, dass Sie dem Führer gegenüber die angeregte Vernichtung von Besatzungsmitgliedern in den Rettungsbooten abgelehnt haben. Die Anklage hat aber nun zwei Dokumente vorgelegt. Einen Befehl vom Winter 1939 auf 40 und einen zweiten Befehl vom Herbst 1942, in dem Sie Rettungsmaßnahmen einschränken bzw. verbieten. Liegt nicht ein Widerspruch in diesen Befehlen und in Ihrer Haltung gegenüber der Anregung des Führers? Nein, diese beiden Dinge haben gar nichts miteinander zu tun. Man muss hier sehr klar unterscheiden zwischen der Frage des Rettens oder Nichtrettens. Das ist eine Frage der militärischen Möglichkeiten. Es kann im Krieg sehr wohl die Notwendigkeit kommen, nicht zu retten. Zum Beispiel, wenn das eigene Schiff dadurch gefährdet wird. Das wäre militärisch falsch, würde ja auch am Rande bemerkt, dem zu Rettenden nichts nutzen. Und in keiner Nation wird keinem Kommandanten zugemutet, wenn sein eigenes Schiff gefährdet wird, zu retten. Oder gefährdet ist, zu retten. Die englische Kriegsmarine vertritt in der Beziehung richtigerweise einen sehr klaren, eindeutigen Standpunkt, dass das Retten dann zu verneinen ist, wie ihre Haltung und auch Befehle zeigen. Also das ist das eine Fragengebiet. Herr Großetmar, Sie sprachen nur von der Sicherheit des Bootes als einen Grund dafür, Rettungsmaßnahmen auszuschließen. Es können selbstverständlich noch andere Gründe sein. Zum Beispiel ist es klar, dass im Kriege die Kampfaufgabe vorgeht. Niemand wird retten, wenn zum Beispiel nach der Niederkämpfung eines Gegners noch ein anderer Gegner da ist. Dann wird selbstverständlich die Bekämpfung dieses zweiten Gegners dem Retten der Schiffbrüchchen des ersten Gegners vorgehen. Der andere Fragenkomplex ist das Bekämpfen von Schiffbrüchchen. Und das ist... Herr Großmann, wen bezeichnen Sie nun als Schiffbrüchel? Wer ist in Ihren Augen schiffbrüchig? Schiffbrüche sind die Besatzungsangehörigen. Wann? Die nach der Versenkung ihres Schiffes zum Kampf nicht mehr fähig, entweder in Rettungsbooten oder sonstigen Rettungsmitteln sich befinden oder im Wasser sich befinden. Die Bekämpfung dieser Menschen ist eine Frage der soldatischen Kampfsittlichkeit und ist unter allen Umständen abzulehnen. Und diese Ablehnung ist in der deutschen Kriegsmarine und der U-Bootswaffe bis auf den einen Falleck meiner festen Überzeugung nach nie überschritten worden. Es ist nie in dieser Beziehung ein Befehl gegeben, sei er auch irgendwelcher Art. Ich werde Ihnen nun einen der Befehle vorhalten, den die Anklage vorgelegt hat, und zwar Ihren ständigen Kriegsbefehl Nummer 154. Er hat die Nummer GB 196 und ist in meinem Urkundenbuch abgedruckt auf Seite 13 bis 15. Ich werde Ihnen den Befehl übergeben lassen und weise Sie hin auf den letzten Absatz, den die Anklage vorgelesen hat. Es heißt dort, ich lese es nochmal vor, keine Leute retten und mitnehmen, keine Sorge um Boot des Dampfers, Wetterverhältnisse und Landnähe sind gleichgültig, nur Sorge um das eigene Boot und das Streben, so bald wie möglich den nächsten Erfolg zu erringen. Wir müssen hart in diesem Kriege sein. Der Gegner hat den Krieg angefangen, um uns zu vernichten. Es geht also um nichts anderes. Die Anklage hat gesagt, dass dieser Befehl nach Ihren Unterlagen ergangen ist vor dem Mai 1940. Können Sie das Datum genauer angeben nach Ihren Kenntnissen? Meiner Erinnerung nach habe ich diesen Befehl erlassen Ende November oder Anfang Dezember 1939, und zwar aus folgenden Gründen. Ich hatte nur eine Handvoll U-Boote im Monat zur Verfügung. Um überhaupt mit dieser geringen Zahl irgendeine Wirkung erzielen zu können, musste ich mit diesen Booten hart unter die englische Küste vor die Häfen gehen. Es kam hinzu, dass die Magnetmine sich als sehr wertvolles Kriegsmittel herausgestellt hatte. Ich habe daher diese Boote gemischt mit Minen und Torpedos ausgerüstet und habe sie nach dem Minenlegen vor dem Hafen, unmittelbar vor dem Hafen, in dem Küstenvorfeld operieren lassen. Sie haben dort gekämpft in ständiger, unmittelbarer Berührung und Überwachung der Luft- und Seesicherung. Jedes U-Boot, was dort irgendwie gesichtet oder gemeldet wurde, wurde durch heranbeorderte U-Boots-Jagdgruppen Luftüberwachung bekämpft. Die U-Boote selbst hatten fast durchweg oder vollkommen als Angriffsobjekte nur gesicherte Schiffe oder Schiffe in Gegenwart von Sicherung. Es wäre daher Selbstmord gewesen, in einer solchen Lage Selbstmord für das U-Boot, in einer solchen Lage aufzutauchen und zu retten. Das musste ich diesen Kommandanten, die ja sehr jung waren, ich war ja der Einzige, der überhaupt aus dem Ersten Weltkrieg Kriegserfahrung hatte, sehr eindringlich und plastisch sagen, weil es natürlich schwer ist, wie einen solchen jungen Kommandanten die Lage so zu übersehen wie ich. Spielten dabei schon Erfahrungen mit Rettungsmaßnahmen eine Rolle? Ja. Ich hatte in den ersten Kriegsmonaten außerordentlich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hatte sehr große Verluste gehabt. Und zwar im freien Seeraum. Und zwar, da ich sehr bald über das Genfer Rote Kreuz Nachricht bekam, dass sehr viele Besatzungsmitglieder gerettet waren, war es klar, dass diese U-Boote über Wasser verloren gegangen sein mussten. Weil beim Unterwasserverlust das Herauskommen von so vielen Leuten unmöglich ist. Ich habe auch Meldungen gehabt von menschlich berechtigterweise sehr hingebungsvollem Retten, aber militärisch für das U-Boot eben sehr gefährlich, dass ich nun selbstverständlich, wo ich nicht im freien Seeraum kämpfen wollte, sondern vor den Häfen oder im Küstenvorfeld der Häfen, an der Bündelung des Verkehrs, die U-Boote warnen musste vor den großen Gefahren, vor dem Selbstmord, den sie liefen. Außerdem als Parallele, selbstverständlich und richtigerweise haben sich zum Beispiel englische U-Boote im Skagerrak, Kattegat, also in den von uns beherrschten Seeräumen, um die Schiffbrüchen überhaupt nicht gekümmert, obwohl zweifelsohne unsere Abwehr ein Bruchteil der englischen war. Sie sagen, dass dieser Befehl gilt für U-Boote, die in unmittelbarer Gegenwart der feindlichen Sicherung kämpfen. Können Sie das aus dem Befehl selbst dem Tribunal darlegen, dass das wirklich so ist? Jawohl. Der ganze Befehl handelt überhaupt nur oder schließt ein die Gegenwart feindlicher Abwehr, beziehungsweise er handelt vom Kampf am Geleitzug. Ich meine nur, man darf diesen letzten Absatz wegen des Nichtrettens nicht an sich betrachten, sondern man muss ihn beurteilen. Erstens, die U-Boote hatten in Gegenwart der feindlichen Abwehr zu kämpfen. Vor den Häfen, vor den englischen Flussmündungen oder im Küstenvorfeld. Und zweitens, die Ziele waren geleitete Schiffe oder Schiffe in Gegenwart von Sicherung, wie aus dem ganzen Befehl klar hervorgeht. Sie sagten, dass dieser Befehl etwa im Dezember 1939 ergangen ist. Wurde nun nach Erlass dieses Befehles von den deutschen U-Booten tatsächlich noch weiter gerettet? Welche Erfahrungen haben Sie? Ich sagte, dass dieser Befehl für diesen bestimmten Zweck der Wintermonate erlassen war. Die U-Boote, die meiner Erinnerung nach erst nach dem Norwegen-Unternehmen wieder in den Atlantik gingen, für diese Boote galt der allgemeine Befehl des Rettens, der nur dadurch eingeschränkt war, dass gesagt wurde, nicht retten, wenn es die Sicherheit deines Bootes nicht erlaubt. In diesem Stil ist dann, wie die Tatsachen beweisen, von den U-Booten gehandelt worden. Wollen Sie sagen, dass Sie Berichte bekamen von den U-Boot-Kommandanten über Rettungsmaßnahmen? Ich habe die Berichte bekommen, bei der jedesmaligen Berichterstattung nach Rückkehr, außerdem hinterher durch die Kriegstagebücher. Wann wurde denn dieser Befehl, den wir eben besprochen haben, aufgehoben, formell? Meiner Kenntnis nach ist dieser Befehl von England erbeutet worden, herausgetaucht worden, auf U-13, der auf ganz flachem Wasser in den Downs vor der Themsemündung durch Wasserbomben vernichtet ist. Für dieses Boot hat selbstverständlich im Mai 1940 dieser Befehl noch gegolten. Ich habe dann den Schwerpunkt der Operationen wieder in den freien Atlantik gelegt im Jahre 1940, nach dem Norwegen-Unternehmen. Für diese Boote galt dieser Befehl nicht, wie die Tatsache des Rettens beweist, das eben schon erklärt habe. Ich habe dann diesen Befehl überhaupt ganz aufgehoben, weil er ja das erste Handwerkszeug enthielt, wie sich die U-Boote am Geleitzug zu benehmen hatten, was nachher in Fleisch und Blut den U-Bootskommandanten bereits übergegangen war, also nicht mehr nötig war. Meiner Erinnerung nach ist spätestens November 1940 der Befehl vollkommen gestrichen worden. Herr Großartmal, ich wende mich jetzt dem Dokument zu, das man als den Kernpunkt der Anklage gegen Sie bezeichnen muss. Es ist das Dokument GB 199, Seite 36 des britischen Anklageurkundenbuchs. Es ist Ihr Funkspruch vom 17. September, von dem die Anklage behauptet, er sei ein Befehl zur Vernichtung der Schiffbrüchigen. Er ist so wichtig, dass ich Ihnen diesen Befehl noch einmal vorlesen will. Alle Kommandanten. Erstens, jeglicher Rettungsversuch von Angehörigen versenkter Schiffe, also auch Auffischen von Schwimmenden und an Bordgabe auf Rettungsboote, Aufrichten gekenterter Rettungsboote, Abgabe von Nahrungsmitteln und Wasser haben zu unterbleiben. Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen der Kriegführung nach Vernichtung feindlicher Schiffe und Besatzung. Zweitens, Befehle über Mitbringung Kapitäne und Chefingenieure bleiben bestehen. Drittens, Schiffbrüchige nur retten, falls Aussagen für Boot von Wichtigkeit. Viertens, hart sein. Daran denken, dass der Feind bei seinen Bombenangriffen auf deutsche Städte, auf Frauen und Kinder keine Rücksicht nimmt. Bitte schildern Sie dem Tribunal einmal die Entstehung dieses Befehls, die ja entscheidend ist, für die Absichten, die mit ihm verbunden waren. Schildern Sie zunächst die militärische Lage allgemein, aus der er entstanden ist. Im September 1942 kämpfte die Masse der deutschen U-Boote an Geleitzügen im Nordatlantik bei der Schwerpunkt des U-Bootseinsatzes, wo die gesicherten Geleitzüge zwischen Amerika und England liefen. In gleicher Weise kämpften die Boote, die oben im Nordmeer eingesetzt waren, auch nur an den Murmansk-Geleitzügen. Anderer Verkehr lief da nicht. Dieselbe Lage war im Mittelmeer. Auch dort war das Kampfobjekt der Geleitzüge. Darüber hinaus war ein Teil von U-Booten angesetzt, unmittelbar vor den amerikanischen Häfen, also den Verkehrsbündelungen Trinidad, New York, Boston und so weiter. Eine geringe Zahl von U-Booten kämpften noch in freieren Räumen im Mittel- oder Südatlantik. Das Kriterium dieser Zeit war aber, dass überall und sehr stark zunehmend eine Überwachung durch die gewaltige angloamerikanische Luftwaffe vorhanden war. Das war ein Punkt, der mir außerordentliche Sorge machte, weil selbstverständlich das Flugzeug der gefährlichste Gegner anhand seiner Geschwindigkeit des U-Boots ist. Das war keine Einbildung von mir, denn ab Sommer, also schon ein paar Monate vor September 1942, als dieser Befehl erlassen wurde, gingen die U-Boots-Verluste schlagartig durch Luftangriffe um mehr als 300%, glaube ich, hoch. Herr Großadmiral, ich übergebe Ihnen zur Erläuterung dieses Punktes ein Diagramm, das ich dem Tribunal als Dönitz 99 als Beweismittel anbieten möchte. Wollen Sie anhand dieses Diagrammes die Verlustkurve einmal erläutern? Bitte. Es ist ganz augenscheinlich, dass dieses Diagramm der U-Boots-Verluste das bestätigt, was ich eben sagte. Man sieht, dass bis zum Juni 1942 die U-Boots-Verluste sich in erträglichen Grenzen hielten und dass dann schlagartig das einsetzte, nämlich im Juli 1942, was ich eben sagte. Wenn die Verluste bisher im Monat, wie das Diagramm zeigt, wechselnd 4, 2, 5, 3, 4 oder 2 U-Boote gewesen waren, so schnellen die Verluste im Juli auf monatlich 10, 11, 8, 13, 14 empor. Es kommen dann die beiden Wintermonate, die zur Grundüberholung der Boote ausgenutzt wurden. Dezember und Januar. Daher das Absinken, was mit der Tendenz der Verluste aber nichts zu tun hat. Diese Entwicklung machte mir die größte Sorge und zeitigte eine Fülle von Befehlen an die U-Boots-Kommandanten, wie sie den Überwasseraufenthalt, denn dabei entstanden die Verluste, weil das Flugzeug sie sah oder ortete, möglichst einschränken sollten. Und sie veranlassten mich weiter zu Denkschriften an die Seekriegsleitung. Wann? Diese Denkschriften sind im Sommer aufgesetzt worden, im Juni. Juli 42. 42 oder Juli. Wo ich auf der Höhe, auf großen Erfolgen stehend, ein Zukunftsbild malte, dass die Luftwaffe uns eines Tages erdrücken könnte und ins Wasser zwingen würde, ins Wasser hinein zwingen würde. Also trotz der großen Erfolge, die ich damals noch hatte, waren meine Zukunftssorgen groß. Dass das keine Einbildung von mir war, zeigt die weitere Entwicklung der Verluste. Nach Beendigung der Liegezeit, der Werftzeit, Februar 1943, 18 Boote verloren. Dann 15 im März, im April 14 und dann hochschnellend auf 38. Das Flugzeug, die Überwachung durch Flugzeuge, und die Ausrüstung der Flugzeuge durch das Ortungsgerät Radar, das meiner Ansicht nach neben der Atombombe die kriegsentscheidende Erfindung der Angloamerikaner ist, hat den U-Boots-Krieg zum Zusammenbrechen gebracht. Es hat mich ins Wasser hineingezwungen. weil ich mich an der Oberfläche überhaupt nicht mehr halten konnte, weil ich ja nicht nur festgestellt wurde, wenn das Flugzeug mich sah, sondern bereits viele, bis zu 60 Seemeilen vorher, außerhalb der Sicht, durch eben dieses Radarortungsgerät, und zwar sowohl bei Tag wie bei Nacht. Diese Entwicklung oder diese Notwendigkeit, im Wasser zu bleiben, ging natürlich nicht mit den alten U-Booten, weil sie zumindest zum Aufladen der Akkumulatorenbatterie an der Oberfläche sein mussten. Diese Entwicklung zwang mich daher, die alten U-Boote mit dem sogenannten Schnorchel auszurüsten und eine ganz neue U-Bootswaffe, die überhaupt im Wasser bleiben konnte, die zum Beispiel in der Lage war, im Wasser etwa von Deutschland nach Japan zu fahren, ohne aufzutauchen, zu bauen. Man sieht also, dass ich mich in einer ganz gefährlichen Situation, die sich steigerte, befand. Das Flugzeug war ja deshalb so gefährlich, weil auch psychologisch vielleicht in einem Augenblick der U-Bootskommandant die Lage noch für vollkommen klar ansieht, wenn das Flugzeug nicht da ist. Und im nächsten Augenblick, wenn das Flugzeug in Sicht kommt, bereits hoffnungslos für ihn war. Und das ging nicht nur jungen Kommandanten so, sondern gerade alten, erfahrenen Kommandanten, die die guten alten Zeiten noch im Gehirn hatten. Ich darf vielleicht ganz kurz mal das plastisch darstellen. Ein U-Boot braucht eine Minute, um überhaupt praktisch eine Minute mit Einsteigen der Leute durchs Turmlug ins Boot, um überhaupt unter Wasser zu kommen. Ein Flugzeug fliegt durchschnittlich in einer Minute 6000 Meter. Das U-Boot muss also, um überhaupt noch tauchen zu können, dass es nicht die Bomben bereits an der Oberfläche bekommt, das Flugzeug mindestens 6000 Meter vorher sehen. Das genügt aber deshalb nicht, weil zwar das U-Boot getaucht ist, aber ja noch nicht auf Sicherheit, auf Tiefe ist. Das U-Boot muss also das Flugzeug schon vorher sehen, und zwar an der Grenze der Sichtweite praktisch. Es gehört also dazu, und das ist die Voraussetzung, dass das überhaupt gelingt, dass das U-Boot ständig in höchster Alarmbereitschaft ist. Und das heißt vor allen Dingen, dass es möglichst viel Fahrt im Boot hat. Denn je mehr Fahrt, also je mehr es läuft, je größer die Geschwindigkeit ist, umso schneller taucht es. Und heißt zweitens, dass so wenig Leute wie möglich sich auf dem U-Bootsturm befinden, damit das Einsteigen möglichst schnell geschieht. Also von Leuten an Oberdeck und so weiter gar keine Rede. Nun, das Retten, wo es notwendig ist, an Oberdeck zu gehen, um Hilfe zu bringen, mehr Leute runterzuschicken, beziehungsweise sogar sich ein Schleppschwanz von Rettungsbooten ans Boot zu hängen, unterbricht natürlich diese Alarmbereitschaft des U-Boots vollkommen. Das U-Boot ist dann also rettungslos irgendeinem Fliegerangriff ausgeliefert. Herr Präsident, ich wollte jetzt zu dem Laconia-Fall selbst kommen. Herr Großadmiral, Sie schilderten eben die feindliche Luftüberlegenheit im September 1942. In diesen Septembertagen erhielten Sie die Meldung über die Versenkung des britischen Transporters Laconia. Ich übergebe dem Tribunal die Kriegstagebücher, die über diesen Vorfall berichten. Unter den Nummern Dönitz 19, 20, 21 und 22. Es sind die Kriegstagebücher des Befehlshabers der U-Boote und der beteiligten U-Boote, der Kapitänleutnante Hartenstein, Schacht und Würdemann. Sie sind abgedruckt im Urkundenbuch auf den Seiten 34 und folgende. Ich lese Ihnen vor die Meldung, die Sie bekommen haben. Sie ist auf Seite 35 des Urkundenbuchs unter dem 13.09. Uhrzeit 0125. Steht dort ein Funkspruch an Sie, versenkt von Hartenstein, Brite Laconia. Dann folgt die Position, das ist das Seegebiet vor Freetown. Der Funkspruch fährt fort. Leider mit 1500 italienischen Kriegsgefangenen, bisher 90 gefischt. Dann kommen Einzelheiten und der Schluss ist, erbitte Befehle. Ich habe Ihnen die Unterlagen zur Unterstützung Ihres Gedächtnisses geben lassen. Bitte sagen Sie mir zuerst, welchen Eindruck oder welche Kenntnisse hatten Sie damals von diesem Schiff Laconia, das gemeldet worden war als versenkt, und von seiner Besatzung? Ich wusste nach dem Handbuch der bewaffneten englischen Schiffe, was wir zur Verfügung hatten, dass die Laconia mit 14 Geschützen bestückt war. Ich rechnete also, dass sie mindestens eine englische Besatzung von etwa 500 Mann haben würde. Als ich erfuhr, dass auch noch italienische Kriegsgefangene an Bord waren, war es klar, dass diese Zahl sich durch Gefangenenbewahrung noch erhöhen würde. Bitte schildern Sie nun anhand der Unterlagen die Vorgänge, die wesentlich gewesen sind für Ihren Befehl vom 17. September. Und heben Sie dabei hervor, einmal die Frage der Rettung oder Nichtrettung von Engländern oder Italienern und zweitens Ihre Sorge für die Sicherheit der beteiligten U-Boote. Ich habe, als ich diese Meldung bekam, mir alle U-Boote gegriffen, die überhaupt etwa sich in diesem Gesamtseeraum befanden. Ich habe den Befehl herausgegeben, Schachtgruppe Eisbär, Würdemann, Wilamowitz, sofort zu Hartenstein gehen. Hartenstein war der Kommandant, der das Schiff versenkt hatte. Ich habe dann später einige Boote wieder abdrehen müssen, der in Entfernung zu groß war. Derjenige, der am weitesten ab war und Befehl bekam, sich bei der Rettung zu beteiligen, war 710 Meilen ab, konnte also erst in etwa 2 Tagen da sein. Ich habe dann vor allen Dingen bei Hartenstein, das war der Kommandant, der das Schiff versenkt hatte, angefragt, ob die Laconia noch gefunkt hätte, Funkspruch gemacht hätte, weil ich hoffte, dass dadurch angloamerikanische Rettungshilfe kommen würde. Er bestätigte das. Ich habe dann, zusammenfassend, um kurz zu sein, aus den Meldungen der U-Booten den Eindruck gehabt, dass sie mit großer Hingabe nun das Rettungswerk in Angriff genommen hatten. Wie viele U-Boote waren das? Es waren 3 oder 4 U-Boote. Ich habe Meldungen bekommen, die von Zahlen im U-Boot selbst, von Geretteten, zwischen 100 und 200 betrugen. Ich glaube, Hartenstein hatte 156, ein anderer 131. Ich habe Meldungen bekommen von Versorgung und Übernahme der Besetzung von Rettungsbooten. Einmal 35 Italiener und 20 Engländer und 4 Polen. Das andere Mal 30 Italiener und 24 Engländer. Das dritte Mal 26 Italiener und 39 Engländer und 3 Polen. Ich habe Meldungen bekommen von Schleppen von Rettungsbooten, um sie zusammenzubringen von den U-Booten. Und diese ganzen Meldungen erfüllten mich mit der allergrößten Sorge. Deshalb, weil ich genau wusste, das geht nicht gut. Meine Sorge, die ich hatte, drückt sich aus, dass ich viermal an die Boote etwa gefunkt habe. Abgeteilte Boote nur so viel Gerettete nehmen, dass Tauchklarheit sichergestellt. Ist natürlich klar, wenn eine solche enge U-Bootsröhre Unsere U-Boote waren ja halb so groß als ihre. Zusätzlich 100 bis 200 Menschen im Boot hat, dass das U-Boot absolut gefährdet an sich schon ist. Von einer Kampffähigkeit überhaupt gar keine Rede. Dass meine Sorge berechtigt war, zeigte sich aus der Meldung, die dann von Hartenstein einging, die mir sagte, dass er von einem amerikanischen großen Flugzeug durch Bomben angegriffen worden sei. Diese Meldungen, Herr Präsident, sind auf Seite 39. Unter der Uhrzeitgruppe 13.11 Uhr ist eine Kriegsnotmeldung und unter der Uhrzeit 23.04 ist die genaue Meldung, die ich vorlesen möchte. Er hatte bei dieser Gelegenheit... Augenblick, Herr Präsident. Die Meldung lautet, FT abgegeben von Hartenstein. Also an Admiral Dönitz. Amerikanische Liberator beim Schleppen von 4 vollen Booten trotz 4 Quadratmeter Rotkreuzflagge auf Brücke bei guter Sicht im Tiefflug 5-mal gebombt. Beide Seerohre vorläufig unklar. Breche Hilfe ab, alles von Bord, Absätze nach West, repariere. Bei dem ersten Bombenangriff kenterte eins der Rettungsboote, in das eine Bombe hineinfiel. Wie er mir nach Rückkehr meldete, traten dabei erhebliche Verluste an Geretteten ein. Bei dem zweiten Bombenangriff ging eine Bombe genau unter der Mitte des U-Boots hoch, beschädigte das U-Boot schwer. Er meldet, dass nur durch das Wunder der deutschen Schiffbautechnik hierbei das U-Boot nicht auseinandergebrochen ist. Herr Großadmiral, wollen Sie nun sagen, welche Maßnahmen Sie ergriffen haben, nach der Meldung von Hartenstein, dass er mehrfach bei den Rettungsmaßnahmen angegriffen worden war? Ich habe mir nun sehr überlegt, ob ich nach dieser Erfahrung die gesamte Rettungsaktion nicht abbrechen sollte, was zweifelsohne militärisch das Richtige gewesen wäre, weil der Angriff klar zeigte, in welcher Art die U-Boote gefährdet waren. Diese Entscheidung wurde für mich dadurch erschwert, dass ich einen Anruf aus der Seekriegsleitung erhielt, dass der Führer wünschte, dass ich keine U-Boote bei dem Retten riskierte, beziehungsweise aus weiträumigen Operationen rauszöge. Es kam zu einer sehr temperamentvollen Besprechung in meinem Stab, die ich, wie ich mich noch genau erinnere, mit der Entscheidung abschloss, ich kann die Leute jetzt nicht ins Wasser setzen, ich mache weiter. War mir selbstverständlich klar, dass ich bei einem kommenden Verlust, der noch eintreten würde, die volle Verantwortung dann hätte tragen müssen. Dass militärisch dieses Durchhalten im Retten falsch war, dafür bekam ich die Quittung durch ein anderes Boot, das Boot U-506 von Würdemann, der auch meldete, ich glaube am nächsten Morgen, dass er von einem Flugzeug gebombt ist. Ein drittes Boot, Schacht U-507, hatte mir einen Funkspruch gemacht, dass er so und so viele Menschen an Bord hätte und außerdem 4 Boote mit Engländern im Schlepp, Engländern und Polen. Ich habe daraufhin selbstverständlich ihm befohlen, diesen Schleppzug loszuwerfen. Denn mit einem solchen Schwanz war er in keiner Weise tauchklar. Er hatte später dann noch einen langen Funkspruch gemacht von großer Versorgung von Italienern und Engländern im Boot. Das ist auf Seite 41 unter der Uhrzeit 23.10 Uhr. Ich werde die Meldung vorlesen. 163 Italiener an Anamit abgegeben. Anamit war ein zur Hilfeleistung beordneter französischer Kreuzer. Ich fahre fort. Navigationsoffizier Laconia und weiterer englischer Offizier an Bord. 7 Rettungsboote mit rund 330 Engländern und Polen, darunter 15 Frauen, 16 Kinder, im Quadrat FE 2612 deponiert. Frauen und Kinder eine Nacht an Bord untergebracht. Allen Schiffbrüchigen warme Mahlzeit und Getränke, bekleidet und verbunden, soweit erforderlich. Weitere 4 Boote vor Treibanker in Quadrat FE 9619. Dann kommen weitere Einzelheiten, die nicht interessieren. Weil ich ihm befohlen hatte, die Rettungsboote loszuwerfen und diese Sammelmeldung von ihm als nachträgliche, spätere Meldung aufgefasst wurde, bekam er dann das Monitum, aus dem die Anklage irrtümlicherweise geschlossen hat, dass ich das Retten von Engländern verboten hätte. Dass ich das nicht getan habe, geht ja hervor, dass ich die zahlreichen Rettungsmeldungen von Engländern unbeanstandet gelassen hatte. Ich hatte allerdings zum Schluss den Eindruck, dass die Italiener bei der Rettung sehr zu kurz gekommen waren. Dass dieser Eindruck richtig war, geht aus den positiven Zahlen der Geretteten hervor. Von 811 Engländern sind etwa 800 gerettet worden und von 1800 Italienern 450. Wie hängt nun dieser Vorfall der Laconia, den Sie eben geschildert haben, zusammen mit dem Befehl, den Ihnen die Anklage als Vernichtungsbefehl zur Last legt? Mein Eindruck, außer der großen Sorge, die ich laufend während wegen der Boote gehabt hatte, war neben dem starken Eindruck, dass die andere Seite, also die angloamerikanische Seite, trotz der Nähe von Freetown nicht geholfen hatte, war im Schwerpunkt der, dass dieses Unternehmen mir sehr plastisch gezeigt hatte, dass die Zeit, dass U-Boote ungefährdet über Wasser solche Aktionen machen können, vorbei ist, dass ich die Gefährdung dieser Boote, wie die beiden Bombenangriffe klar zeigen, trotz guten Wetters, trotz großer Rettungsstelle, die dem Flieger ja sichtbarer, möchte ich sagen, als solche sein musste, die bei den normalen Verhältnissen, bei Seegang und kleinen Rettungsstellen, dass trotzdem die Gefährdung der Boote so groß war, dass ich als verantwortlich für das Leben und die Boote, ihre Besatzung, das Retten nun verbieten musste. In Angesicht der Allgegenwärtigkeit, anders kann ich mich nicht ausdrücken, der gewaltigen angloamerikanischen Luftwaffe. Ich möchte dabei erwähnen, nur als Beispiel, dass sämtliche Boote, die bei dieser Rettungsaktion beteiligt waren, bei ihrer nächsten oder übernächsten Unternehmung durch Bombenangriffe verloren gingen. Es war ja tatsächlich so, dass es wirklich nun jeder primitiven Vernunft einer Kriegführung, jedem primitiven Gesetz des Krieges widersprach. Wenn einer unter größter einer Gefährdung rettet und dabei noch vom Gegner totgeschlagen wird. Nach der Auffassung der Anklage, Herr Großadmiral, haben Sie diesen Anlass nur benutzt, um eine schon lange gehegte Idee in die Tat umzusetzen, nämlich in Zukunft die Schiffbrüchigen abzuschießen. Bitte äußern Sie sich dazu. Ich kann mich eigentlich zu einer solchen Behauptung gar nicht äußern. Das ganze Thema war ja retten oder nicht retten. Die ganze Entstehung dieses Befehls spricht ja auch ganz klar dagegen. So eine Tatsache, dass wir mit Hingabe gerettet haben und dabei gebombt wurden. Und es ist ebenso eine Tatsache, dass die U-Bootsführung, also ich, mich in einer schweren Entscheidung militärisch falsch handeln, auf die humane Seite gestellt habe und weitergerettet habe. Also ich finde, dass man zur Entkräftung dieser Behauptung überhaupt kein Wort mehr zu verlieren braucht. Herr Großadmiral, ich muss Ihnen aber nun die Formulierung des Befehls vorhalten, aus der die Anklage ja ihre Schlüsse zieht. Ich habe ihn vorhin vorgelesen. In dem zweiten Satz steht drin, Rettung widerspricht primitivsten Gesetzen der Kriegführung nach Vernichtung von Schiffen und Menschen. Was soll dieser Satz bedeuten? Dieser Satz ist natürlich in irgendeiner Form eine Begründung. Nun sagt die Anklage, dann hättest du ja einfach befehlen können, da es die Sicherheit nicht erlaubt oder die überragende Luftwaffe nicht erlaubt. Das hatte ich ja dauernd befohlen. Und das hatte ich ja, wie wir eben gesehen haben, bei diesem Laconia-Fall nochmal viermal befohlen. Das war eine abgespielte Platte, diesen Ausdruck zu gebrauchen. Und es kam mir nun darauf an, den Boten eine Begründung zu geben, die jedes Ermessen der Kommandanten oder jede Selbstentscheidung nun mal ausschloss, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass eben aus den genannten Gründen die Lage von den Booten, weil der Himmel gerade noch klar war, zu günstig angesehen wurde. Und dann war das Boot verloren. Oder dass ein Kommandant rettend allmählich nicht mehr Herr seiner Entschlüsse war, wie der Laconia-Fall zeigt. Also, unter gar keinen Umständen, wollte ich ja nochmal die alte Begründung geben, die wieder auch dem U-Bootskommandanten nun die Gelegenheit gibt, zu sagen, ja, jetzt ist keine Luftgefahr, wieder zu prüfen oder eine eigene Entscheidung zu treffen. Also etwa einen Vorsatz zu machen, da ist die Fliegergefahr nicht mehr erlaubt. Wollte ich ja gerade nicht, damit die Diskussion darüber nicht etwa in einem Gehirn eines der vielen 100, 200 Kommandanten eintreten könnte. Oder etwa zu sagen, wenn jemand mit Hingabe den Feind rettet und dabei vom Feind totgeschlagen wird, so widerspricht das den primitivsten Gesetzen der Kriegführung. Das hätte ich auch sagen können. Das wollte ich aber auch nicht. Wie stellen Sie sich zu dem Ihnen ja bekannten Fall des Kapitänleutnant Eck, der im Frühjahr 1944 im Anschluss an die Versenkung des griechischen Dampfers Peleus tatsächlich auf Rettungsboote geschossen hat? Wie der Kapitänleutnant Eck in seiner eidesstattlichen Vernehmung noch zuletzt ausgesagt hat, hat er weder von der mühlischen Auslegung oder von den mühlischen Zweifeln noch von der vollkommen umgedrehten Nachricht oder meiner Entscheidung bei dem Fall U-386 irgendetwas gewusst. Das war ja der Fall, den Möhle erwähnte, wo das U-Boot Schlauchboote mit Fliegern getroffen hatte und ich moniert hatte, dass er sie nicht an Bord genommen und umgekehrt war. Das ist dem Kommandanten auch schriftlich als Kritik seiner Unternehmung gegeben worden. Und im Gegensatz dazu ist von irgendeiner Stelle gesagt worden, es wäre moniert worden, dass er diese Schiffbrüche nicht vernichtet hätte. Also Eck hat weder von der Auslegung oder den Zweifeln des Möhlischen Befehls etwas gewusst, noch von dieser Geschichte, sondern er hat aus eigenem Entschluss gehandelt. Und zwar war sein Ziel, seine Tendenz, nicht Schiffbrüche zu vernichten, sondern die Trümmer zu beseitigen, weil er mit Sicherheit glaubte, andernfalls am nächsten Tage von angloamerikanischen Flugzeugen festgestellt zu werden, anhand der Trümmer, und vernichtet zu werden. Sein Ziel war also ein ganz anderes, wie hier in der Möhlischen Auslegung also gesagt ist. Eck hat in seiner Vernehmung nun gesagt, Herr Großadmiral, er hätte damit gerechnet, dass Sie sein Verhalten billigen würden. Haben Sie überhaupt während des Krieges von dem ganzen Fall Eck irgendetwas erfahren? Nein, ich habe hier bei meiner Vernehmung davon erfahren. Und zwar aus dem Grunde, weil Eck auf derselben Unternehmung in Gefangenschaft gekommen war. Billigen Sie nun sein Verhalten, nachdem Sie es kennen? Ich billige sein Verhalten nicht, weil, wie ich vorhin schon sagte, man in dieser Beziehung, also von der soldatischen Kampfsittlichkeit, keinesfalls abgehen darf. Ich möchte aber doch sagen, dass der Kaplan Eck vor einer ganz schweren Entscheidung stand. Er hatte die Verantwortung für sein Boot und seine Besatzung. Und diese Verantwortung wiegt im Krieg schwer. Wenn er also aus diesem Grunde, dass er glaubte, sonst werde ich entdeckt und vernichtet, und dieser Grund war nicht unbegründet, denn im selben Seeraum waren in derselben Zeit, ich glaube, 4 U-Boote verloren gegangen durch Bomben. Wenn er also aus diesem Grunde zu diesem Entschluss kam, so würde ein deutsches Kriegsgericht das zweifelsohne berücksichtigt haben. Man sieht, glaube ich, doch nach dem Kriege die Dinge anders und nicht erfüllt von der großen Verantwortung, die ein so armer Kommandant auch trägt. Ist Ihnen außer dem Fall Eck irgendein anderer Fall während des Krieges oder nachher bekannt geworden, in dem ein deutscher U-Boot-Kommandant auf Schiffbrüchige oder Rettungsmittel geschossen hat? Nicht ein einziger. Sie kennen ja die Dokumente der Anklage, die die Versenkung der Dampfer Noreen Mary und Antonico behandeln. Erkennen Sie die Stichhaltigkeit dieser Dokumente an als Beweismittel? Nach Ihren Erfahrungen in diesen Dingen oder nicht? Nein. Ich halte sie für einer sachlichen Prüfung nicht standhalten. Wir haben eine Fülle solcher Meldungen von der anderen Seite und haben uns dabei immer auf den Standpunkt gestellt und diesen Standpunkt auch schriftlich dem Führer bzw. dem Oberkommando der Wehrmacht gegeben, dass man diesen Fällen sehr skeptisch gegenübertreten muss. Denn ein Schiffbrüchiger fühlt sich sehr leicht beschossen. Beschüsse, die vielleicht gar nicht ihm, sondern dem Schiff gelten. Beziehungsweise irgendwelche Fehlschüsse sind. Gerade, dass die Anklage diese beiden Beispiele bringt, zeigt mir, dass meine feste Überzeugung, dass außer dem Fall Eck keine weiteren Fälle in den langen Jahren bei der großen deutschen U-Bootswache vorgekommen sind, richtig ist. Sie erwähnten vorhin den Vortrag beim Führer vom Mai 1942, in dem das Problem geprüft worden war oder angeschnitten worden war vom Führer, ob man Schiffbrüche töten könne. Ist diese Frage auch später noch einmal beim Befehlshaber der U-Boote oder bei der Seekriegsleitung Gegenstand einer Prüfung gewesen? Als ich Oberbefehlshaber der Kriegsmarine geworden war. Das war 1943. Bekam ich im Sommer, glaube ich, 1943, ein Schreiben des Auswärtigen Amts, das mir mitteilte, dass etwa 87% der Dampferbesatzung nach Vernichtung der Handelsschiffe nach Hause kämen. Das wäre doch nachteilig, ob man dagegen nichts machen könnte. Ich habe dann ein Schreiben an das Auswärtige Amt machen lassen, wo ich dem Auswärtigen Amt mitteilte, dass ich zwar das Retten aus den Gründen der Gefährdung des U-Boots bereits hätte verbieten müssen, dass andere Maßnahmen aber für mich nicht in Frage kämen. Wir wussten in der U-Bootswaffe, dass wir gegen die großen Seemächte einen ganz harten Kampf zu führen hatten. Deutschland hatte ja nichts anderes für diesen Seekampf als die U-Boote. Ich habe daher von vornherein, schon im Frieden, die U-Bootswaffe zu einem wirklich reinen Idealismus, zu einer großen Vaterlandsliebe erzogen. Das war notwendig. Und ich habe diese Erziehung laufend immer während des Krieges durch ganz enge persönliche Fühlungnahme bei den Flottillen in den Stützpunkten fortgesetzt. Das war notwendig, um eine ganz hohe Moral, eine ganz hohe Kampfmoral zu erzielen. Denn sonst hätten wir den schweren Kampf und die enorm hohen Verluste, die das Diagramm ja gezeigt hat, moralisch gar nicht durchstemmen können. Wir haben aber diese hohen Verluste und das trotzdem das Weiterkämpfen, weil es eben sein musste, durchgehalten und uns immer wieder durch begeisterte oder von sittlichen Ernst erfüllte Freiwillige ergänzt, weil eben die Kampfmoral so hoch war. Und nie hätte ich erlaubt, dass diesen Männern irgendein unsittlicher, die Kampfmoral verletzender Befehl gegeben wäre, worden wäre. Geschweige denn, dass ich selbst einen solchen Befehl gegeben hätte. Denn mein ganzes Streben war ja, diese Kampfmoral hochzuhalten. Sie sagten, die U-Boot-Waffe ergänzte sich aus Freiwilligen. Wir haben praktisch nur Freiwillige gehabt. Auch in der Zeit der höchsten Verluste? Auch in der Zeit der höchsten Verluste. Auch in der Zeit, wo jeder wusste, dass er durchschnittlich höchstens 2 Unternehmungen macht, bis er verloren geht. Wie hoch waren die Verluste? Wir haben meiner Erinnerung nach im Ganzen 640 oder 670 Kriegsverluste. Und bei Mannschaften? Wir haben im Ganzen in der U-Bootswaffe 40.000 Mann gehabt. Von diesen 40.000 Mann sind 30.000 nicht zurückgekehrt. Von diesen 30.000 sind 25.000 gefallen. Und nur 5.000 in Gefangenschaft gekommen. Die Masse der verlorenen oder versenkten U-Boote ist aus der Luft im weiten Raum der See des Atlantiks zerbombt worden. Ohne dass die Frage des Rettens dabei überhaupt zur Diskussion gestanden. Herr Großadmiral, ich komme jetzt zu dem Thema der sogenannten Verschwörung. Die Anklage wirft Ihnen vor, dass Sie seit dem Jahre 1932 aufgrund intimer Beziehungen zu Hitler und zur Partei an einer Verschwörung teilgenommen haben zur Förderung von Angriffskriegen, zur Begehung von Kriegsverbrechen. Wo befanden Sie sich in den Wochen der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Frühjahr 1933? Ich bin unmittelbar nach dem 30. Januar, ich glaube es war am 1. Februar, auf eine Urlaubsreise gegangen nach Niederländisch-Indien und Ceylon, die bis in den Sommer hinein dauerte, von 1933. Eine Urlaubsreise, die auf Befürwortung des Großadmirals Reeder mir der Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg geschenkt hat. Im Anschluss daran wurden Sie Kommandant eines Auslandskreuzers? Ich bin dann im Herbst 34 bis zum Sommer 35 als Kommandant des Kreuzers Emden durch den Atlantik um Afrika herum in den Indischen Ozean gegangen und wieder zurück. Haben Sie sich vor diesem Auslandsaufenthalt oder nach Ihrer Rückkehr 1935 bis zu Ihrer Ernennung zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine im Jahre 1943 irgendwie politisch betätigt? Ich habe mich politisch betätigt erst am 1. Mai 1945 als Staatsoberhaupt wurde, vorher nicht. Waren Sie Mitglied der NSDAP? Ich habe am 30. Januar 1944 vom Führer als Orden das goldene Parteiabzeichen verliehen bekommen und nehme an, dass ich damit Ehrenmitglied der Partei geworden bin. Wann haben Sie Adolf Hitler kennengelernt und wie oft haben Sie ihn vor Ihrer Ernennung zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine gesehen? Ich habe Adolf Hitler zum ersten Mal gesehen, als ich mich in Gegenwart des Großadmirals Reeder im Herbst 1934 als Kommandant des Kreuzers Emden mit dem Schiff ins Ausland bei ihm abmeldete. Ich habe ihn dann wiedergesehen, meiner Rückkehr mit der Emden, ein Jahr später. Und habe ihn so von diesem Herbst 34 bis zum Kriegsausbruch 39, diesen 5 Jahren, in ganzen 4-mal gesehen. Mit den beiden genannten Meldungen einschließlich. Welches waren die beiden anderen Gelegenheiten? Waren es militärische oder politische? Das eine war eine militärische Angelegenheit, wo er in der Ostsee sich eine Flottenvorführung ansah, bei der ich während der Vorführung als auch 2 U-Boote Angriffsvorführungen zeigen sollten, auf der Brücke des Flaggschiffes bei ihm stand, um die notwendigen Erklärungen zu geben. Das zweite Mal war eine ganz große Einladung an die gesamte Generalität und Admiralität, als die neue Reichskanzlei in der Voststraße fertig geworden war. Das war 38 oder 39. Ich habe ihn dort gesehen, aber nicht gesprochen. Wie oft sind Sie während des Krieges bis zu Ihrer Ernennung zum Oberbefehlshaber beim Führer gewesen? Ich habe in den Jahren 39 bis 43 habe ich den Führer viermal gesehen, jedes Mal bei kurzen militärischen Vorträgen über den Urzkrieg. Und immer im größeren Kreise. Hatten Sie bis dahin mit ihm irgendeine über den militärischen Rahmen hinausgehende Unterredung? Nein, gar keine. Wann sind Sie als Nachfolger von Großadmiral Rheder zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt worden? Am 30. Januar 1943. Befand sich damals der Krieg, den Deutschland führte, in einem Stadium der Offensive oder der Defensive? Der ausgesprochenen Defensive. War in Ihren Augen die Ihnen angebotene Stellung des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine eine militärische oder eine politische? Es war selbstverständlich eine rein militärische Stellung. Nämlich der erste Soldat oder die Spitze der Kriegsmarine. Die Ernennung hierzu ist ja auch aus rein militärischen Gründen erfolgt. Und zwar aus militärischen Gründen, die den Großadmiral Rheder bewogen, mich für diese Stellung vorzuschlagen. Und rein militärische Gesichtspunkte sind also für diese Besetzung maßgeblich gewesen. Sie wissen, Herr Großadmiral, dass die Anklage aus der Annahme dieser Ernennung zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine sehr weitgehende Schlussfolgerung zieht. Gerade im Hinblick auf die Verschwörung. Und zwar sagt die Anklage, dass Sie durch diese Annahme frühere Ereignisse ratifiziert haben. Und zwar alle Bestrebungen der Partei seit 1920 oder 1922 und die ganze deutsche Innen- und Außenpolitik mindestens seit 1933. Sind Sie sich über diese Tragweite im Klaren gewesen? Haben Sie überhaupt irgendwelche Erwägungen in dieser Richtung angestellt? Also diese Idee ist mir nicht im Entferntesten gekommen. Ich glaube auch nicht, dass es einen Soldaten gibt, der, wenn er durch einen militärischen Befehl ein militärisches Kommando erhält, solche Gedanken hat oder ein solches Bewusstsein hat, das Kommando als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine war für mich eine Kommandierung, der ich selbstverständlich folgen musste, wie jeder militärischen Kommandierung, es sei denn, dass ich gesundheitlich dazu nicht in der Lage war, da ich Letzteres bejahen musste und glaubte, zum Nutzen der Kriegsmarine wirken zu können, habe ich dieses Kommando selbstverständlich auch mit innerer Zustimmung angetreten. Alles andere wäre Fahnenflucht oder Ungehorsam gewesen. Sie sind nun als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine in ein recht enges Verhältnis zu Adolf Hitler getreten. Sie wissen auch, welche Folgerungen die Anklage aus diesem Verhältnis zieht. Bitte sagen Sie mir, welches war dieses Verhältnis und worauf beruhte es? Ich darf vielleicht, um es kurz zu fassen, mal die Sache so darstellen. Mein Verhältnis beruht auf drei Bindungen. Erstens mal, ich bejahte die nationalen und sozialen Ideen des Nationalsozialismus. Die nationalen, die sich ausdrückten in der Ehre und Würde der Nation, in seiner Freiheit, in seiner Gleichberechtigung, in seiner Sicherheit. Und die sozialen, die vielleicht als Kernpunkt hatten, kein Klassenkampf, sondern menschliche und soziale Achtung jedes ohne Rücksicht auf Stand und Beruf und wirtschaftliche Verhältnisse. Aber andererseits Unterordnung eines jeden unter die Interessen des Gemeinwohls. Ich habe selbstverständlich auch mit Bewunderung gesehen und die hohe Autorität Adolf Hitlers freudig anerkannt. Als es ihm nun im Frieden gelang, seine nationalen und sozialen Ziele auf unblutigen Wege so rasch zu verwirklichen. Meine zweite Bindung war mein Eid. Adolf Hitler war auf legalem Wege, gesetzmäßigen Wege, oberster Befehlshaber der Wehrmacht, dem die Wehrmacht durch ihren Eid die Treue geschworen hatte. Dass mir der Eid heilig war, ist selbstverständlich. Und ich glaube, die Anständigkeit in der Welt wird überall auf dessen Seite stehen, der seinen Eid hält. Die dritte Bindung war mein persönliches Verhältnis. Bevor ich Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurde, glaube ich, dass Adolf Hitler keine bestimmte Vorstellung von mir gehabt hat, von meiner Person. Dazu hatte er mich zu wenig gesehen und immer nur im großen Kreise. Wie mein Verhältnis mit ihm werden würde, war daher, als ich Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurde, vollkommen offen. Mein Start in der Beziehung war sehr ungünstig. Er war belastet durch erstens mal das kommende und dann eintretende Zusammenbrechen des U-Boot-Krieges. Zweitens mal durch meine Weigerung, die bereits Großadmiral Reeder vertreten hatte, die großen Schiffe zu verschrotten, weil sie nach seiner Ansicht anhand der erdrückten Übermacht keinen Kampfwert hat. Ich hatte mich ebenfalls wie der Großadmiral Reeder gegen diese Verschrottung gestemmt und nur mit Krach hatte er schließlich zugestimmt. Ich stellte trotzdem bald fest, dass er in den Dingen der Kriegsmarine Vertrauen zu mir hatte und mich auch sonst ausgesprochen achtungsvoll behandelte. Adolf Hitler hat immer in mir nur den ersten Soldaten der Kriegsmarine gesehen. Er hat mich nie zu einer militärischen Angelegenheit, sei es auf dem Heeresgebiet oder auf dem Gebiet der Luftwaffe, um Rat gefragt, die nicht die Kriegsmarine anging. Noch habe ich mich je zu Dingen des Heeres oder des Luftgebiets geäußert, weil mir im Grunde dazu eben die Kenntnisse fehlten. Selbstverständlich hat er auch nie mich zu politischen Dingen, sei es inner- oder außenpolitischer Art, herangezogen oder um Rat gefragt. Sie sagen, Herr Großadmiral, er hat Sie nie zu politischen Dingen um Rat gefragt. Solche Dinge mögen doch aber im Zusammenhang gestanden haben, manchmal mit Fragen der Kriegsmarine. Wurden Sie da nicht beteiligt? Wenn man politisch so versteht, dass zum Beispiel die Beratung der Kommandeure durch die sogenannten nationalsozialistischen Führungsoffiziere dazugehört. Dann war ich selbstverständlich beteiligt, weil es ja in den Bereich der Kriegsmarine hineingriff, beziehungsweise eine Einrichtung der Kriegsmarine werden sollte. Das ist natürlich der Fall. Hat Sie über solche Fragen hinaus Adolf Hitler niemals als allgemeinen Berater angesehen, wie die Anklage ja behauptet und wie sie folgert aus einer langen Liste von Zusammenkünften, die Sie seit 1943 mit Adolf Hitler im Führerhauptquartier gehabt haben? Von einer allgemeinen Beratung ist beim Führer erst mal grundsätzlich keine Rede. Und im Besonderen, wie ich schon sagte, der Führer hat von mir nur einen Rat eingeholt und von mir auch nur einen Rat bekommen in Angelegenheiten der Kriegsmarine und der Seekriegführung. Und zwar sehr streng, ausschließlich auf dieses Ressort, dem ich Vorstand, beschränkt. Sie waren nun nach der vorgelegten Aufstellung von 1943 bis 1945, manchmal einmal, manchmal auch zweimal im Monat, im Führerhauptquartier. Bitte schildern Sie einmal dem Tribunal, wie so ein Tag im Führerhauptquartier für Sie eigentlich aussah, was Sie dort zu tun hatten. Ich bin bis auf die letzten zwei, drei Monate vor dem Zusammenbruch, als der Führer in Berlin war, ins Führerhauptquartier geflogen, etwa alle zwei bis drei Wochen. Und zwar nur dann, wenn ich irgendeine konkrete militärische Angelegenheit der Marine vorzutragen hatte, wozu ich seine Entscheidung brauchte. Es ist dann so gewesen, dass ich teilgenommen habe, mittags an der allgemeinen militärischen Lage. Das war also der Vortrag, wo der Stab des Führers dem Führer berichtete über das, was in den letzten 24 Stunden etwa sich an den Kampffronten ereignet hatte. Bei diesen militärischen Lagen habe ich das Wort nur ergriffen, da der Schwerpunkt ja auf der Heereslage bzw. auf der Luftlage lag. Wenn mein Marinereferent, der die Marinelage vortrug, in seinem Vortrag durch mich irgendeine Ergänzung brauchte. Es hat dann zu einer bestimmten Zeit, die festgelegt wurde durch die Adjutantur, mein militärischer Vortrag, der Zweck meiner Reise gewesen war, stattgefunden. Bei diesem Vortrag waren nur die dabei, die die Sache etwas angingen. Also meistens, da es Dinge des Menschenersatzes und so weiter oft betraf, der Feldmarschall Keitel bzw. der Generaloberst Jodl. Der Führer hat mich, wenn ich alle 14 Tage oder drei Wochen später 44 waren es auch mal sechs Wochen zwischen Raum, ins Hauptquartier kam, dann zum Mittagessen eingeladen. Diese Einladungen hörten nach dem 20. Juli 1944, dem Attentatstag, vollkommen auf. Ich habe vom Führer nie einen Befehl erhalten, der irgend in einer Form gegen die Kampfsittlichkeit verstößt. Ich habe und mit mir die ganze Kriegsmarine, das ist meine Überzeugung, von den Menschenvernichtungen, die mir hier durch die Anklageschrift beziehungsweise was Konzentrationslager anbelangt, nach der Kapitulation im Mai 1945, bekannt geworden sind, nichts gewusst. Ich habe in Adolf Hitler die gewaltige Persönlichkeit gesehen, mit einer außerordentlichen Intelligenz und Tatkraft, mit einer geradezu universalen Bildung und einem kraftausströmenden Wesen und einer ungeheuren suggestiven Kraft. Ich habe andererseits bewusst nur selten meinen Weg ins Hauptquartier genommen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich so am besten meine Stoßkraft behalte. Und zweitens, weil ich nach mehreren Tagen, zwei, drei Tagen oder zwei Tagen Aufenthalt im Hauptquartier das Gefühl hatte, mich von seiner suggestiven Kraft wieder abzusetzen. Herr Großadmiral, von diesem Fall nun ganz abgesehen, möchte ich Sie fragen, haben Sie insgesamt in Ihrer Stellung als Oberbefehlshaber und bei Ihren Besuchen im Führerhauptquartier nicht Erlebnisse gehabt, die es Ihnen nahelegten, sich von Adolf Hitler loszusagen? Ich habe ja bereits erklärt, dass hinsichtlich meiner Tätigkeit auch im Hauptquartier ich streng beschränkt war auf mein Ressort. Wie es überhaupt die Eigenart des Führers war, jeden nur in seiner Angelegenheit zu hören. Es war auch selbstverständlich, dass bei den militärischen Lagen nur rein militärische Dinge besprochen wurden. Also keine Dinge der Innenpolitik oder des SD oder der SS, soweit es sich bei letzteren, bei der SS, nur nicht um SS-Divisionen, die im militärischen Einsatz unter irgendeinem Heeresbefehlshaber standen. Ich habe daher von all diesen Dingen nichts erfahren. Ich habe, wie auch schon gesagt, vom Führer nie einen Befehl erhalten, der gegen die Kampfsittlichkeit verstößt. Ich habe daher die Kriegsmarine meines festen Glaubens nach bis in die letzte Ecke sauber in jeder Beziehung erhalten. Bis zum Schluss. Ich habe mein Gesicht den Seekrieg nach dem Wasser gehabt. Und die Kriegsmarine hat versucht, so klein sie war, im Rahmen ihrer Aufgabe ihre Pflicht zu erfüllen. Ich hatte also gar keinen Grund, irgendwelcher Art, mich irgendwie vom Führer zu lösen. Ein solcher Grund braucht ja nicht nur in Verbrechen zu liegen, sondern er kann auch in politischen Erwägungen ganz außerhalb von Verbrechen liegen. Sie haben ja hier gehört, dass wiederholt die Frage angeschnitten worden ist, ob man einen Putsch hätte machen müssen. Sind an Sie solche Anregungen herangetreten oder haben Sie selbst einen Putsch erwogen oder versucht? Nein. Das Wort Putsch ist hier in diesem Saal oft von den verschiedensten Personen ausgesprochen worden. Es sagt sich leicht, ich glaube aber, dass man sich der ungeheuren Tragweite einer solchen Handlung bewusst sein musste. Die deutsche Nation befand sich in einem Krieg auf Leben und Tod. Sie war von Feinden umringt, ich möchte sagen wie eine Festung. Und es ist klar, um bei dem Beispiel der Festung zu bleiben, dass jede Erschütterung im Innern sich ohne Zweifel zwangsläufig auswirkt auf die Kampfkraft und die Schlagkraft nach außen. Wer es also unternimmt, gegen seine Treue und seinen Eid in solch einem Lebenskampf einen Umsturz zu planen, zu versuchen, der muss aufs Tiefste die Überzeugung haben und sich seines Verantwortungsbewusstseins bewusst sein, dass ein solcher Umsturz für das Volk unter allen Umständen notwendig ist. Trotzdem wird jede Nation einen solchen Mann als Verräter verurteilen. Und er wird vor der Geschichte nicht bestehen können, wenn bei Erfolg seines Umsturzes diese Maßnahme sich nicht auch tatsächlich zum Wohle und zugunsten seines Volkes auswirkt. Diese Voraussetzung hielt ich jedoch in Deutschland nicht für gegeben. Wenn zum Beispiel der Putsch des 20. Juli gelungen wäre, dann wäre eine Auflösung, wenn auch vielleicht nur eine allmähliche, im Innern die Folge gewesen. Eine Bekämpfung der Waffenträger, die SS, die andere Leute untereinander. Ein Chaos im Innern, weil das feste Staatsgefüge allmählich zerbrochen worden wäre. Und unter allen Umständen eine Auflösung und Verminderung der Schlagkraft der Fronten nach außen. Herr Großadmiral, die Anklage hat Dokumente vorgelegt, zwar zwei, aus dem Winter 1943 und aus dem Mai 1945, mit Ansprachen von Ihnen an die Truppe. Die Anklage macht Ihnen den Vorwurf, dass Sie die nationalsozialistischen Ideen der Truppe gepredigt haben. Bitte äußern Sie sich dazu. Als ich im Februar 1943 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine wurde, war ich verantwortlich für die Schlagkraft der gesamten Kriegsmarine. Eine Hauptstärke in diesem Kriege war die Einheit unseres Volkes. Und der Hauptnutznießer dieser Einheit war die Wehrmacht. Denn jede Zersplitterung im Innern hätte sich zwangsläufig auf die Truppe ausgewirkt und ihre Schlagkraft für den Kampf, was ihre Aufgabe war, gemindert. Gerade die Marine hatte ja im Ersten Weltkrieg im Jahre 1917 und 1918 sehr schmerzliche Erfahrungen in dieser Beziehung gemacht. Deshalb habe ich in all meinen Ansprachen dafür gewirkt, dass diese Einigkeit bleibt und dass wir uns als Garanten dieser Einigkeit fühlen. Das war notwendig und richtig. Und zwar notwendig für mich als Truppenführer. Ich kann ja nicht die Uneinigkeit predigen oder die Auflösung. Es hat sich auch ausgewirkt. Die Schlagkraft, die militärische Manneszucht der Kriegsmarine ist bis zum Schluss hoch gewesen. Und ich glaube, dass in jeder Nation eine solche Leistung als richtige und gute Leistung eines Truppenführers gilt. Das sind meine Gründe gewesen, dass ich so gepredigt habe. Sie sind nun am 30. April 1945 als Nachfolger Adolf Hitlers Staatsoberhaupt geworden. Und die Anklage schließt daraus, dass Sie auch schon vorher ein enger Vertrauter Adolf Hitlers gewesen sein müssen. Da man ja nur einem Vertrauten letzten Endes die Nachfolge im Staate anvertraut. Wollen Sie mir sagen, wie es zu dieser Nachfolge gekommen ist und ob Adolf Hitler irgendwann vorher mit Ihnen überhaupt über diese Möglichkeit gesprochen hat? Ich habe Adolf Hitler seit dem 20. Juli 1944 nicht mehr allein gesehen, sondern nur während der großen militärischen Lagen. Er hat nie, auch nur andeutungsweise, über irgendeine Nachfolgerschaft mit mir gesprochen. Das war auch ganz natürlich und klar, weil ja durch Gesetz der Reichsmarschall sein Nachfolger war. Und dieses bedauerliche Missverständnis zwischen dem Führer und dem Reichsmarschall ja erst Ende April 1945 eintrat. Und zwar zu einer Zeit, wo ich bereits nicht mehr in Berlin war. Wo waren Sie? Ich war in Holstein in Plön. Es ist also nie der geringste Gedanke in mir und jedenfalls auch nicht beim Führer gewesen, dass ich Nachfolger werden würde. Wodurch, durch welche Maßnahmen oder Befehle ist es denn nun tatsächlich dazu gekommen? Ich habe am 30. April 1945 abends einen Funkspruch bekommen aus dem Hauptquartier, dass der Führer mich als seinen Nachfolger vorgesehen hat und ich berechtigt sei, ab sofort alle Maßnahmen zu treffen, die ich für erforderlich hielt. Ich habe am nächsten Morgen einen weiteren Funkspruch bekommen, also am 1. Mai morgens, worin als nähere Anweisung stand, dass ich Reichspräsident sein sollte, der Minister Goebbels Reichskanzler, Herr Bormann Parteiminister und Herr Seyß-Inquart Außenminister. Haben Sie sich an diese Weisung gehalten? Dieser Funkspruch stand erstens mal im Widerspruch zu dem ersten Funkspruch, wo ja klar gesagt war, du kannst ab sofort alles tun, was du für richtig hältst. Ich habe mich auch grundsätzlich und hätte mich auch nie an den Funkspruch gehalten, den zweiten gehalten. Denn wenn ich die Verantwortung bekomme, dürfen mir auch keine Bindungen auferlegt werden. Und drittens hätte ich unter keinen Umständen mich auf eine Mitarbeit der genannten Personen, mit Ausnahme des Herrn Seyß-Inquart, eingelassen. Ich hatte bereits am Morgen des 1. in aller Frühe eine Unterredung gehabt mit dem Finanzminister Grafen Schwerin-Krosigk und ihn gebeten, die Regierungsgeschäfte, soweit man überhaupt noch davon reden konnte, zu übernehmen. Ich hatte das getan, weil in einer zufälligen Aussprache, die einige Tage vorher stattgefunden hatte, sich eine große Übereinstimmung unserer Ansichten herausgestellt hat. Der Ansichten, dass das deutsche Volk zum christlichen Westen gehört, dass die Grundlage zukünftiger Lebensbedingungen die absolute Rechtssicherheit der Person des privaten Eigentums ist. Herr Großadmiral, Sie kennen ja das sogenannte politische Testament Adolf Hitlers, in dem Sie beauftragt werden, den Krieg fortzusetzen. Ist Ihnen ein derartiger Auftrag damals erteilt worden? Nein, Ich habe dieses Testament erst hier kennengelernt. Wie gesagt, hätte ich auch irgendeinen Auftrag, als mir in dieser hoffnungslosen Lage Deutschlands die Verantwortung gegeben wurde, irgendeine Bindung meines Handelns nicht angenommen. Die Anklage hat nun ein Dokument vorgelegt, in dem sie die Kriegsmarine zu zähem Durchhalten auffordern im Frühjahr 1945, das Dokument GB212. Sie knüpft daran den Vorwurf, dass sie als fanatischer Nazi bereit gewesen seien, einen hoffnungslosen Krieg auf Kosten der Frauen und Kinder ihres Volkes weiterzuführen. Bitte nehmen Sie zu diesem besonders schwerwiegenden Vorwurf Stellung. Hierzu ist Folgendes zu sagen. Erstens, im Frühjahr 1945 war ich nicht Staatsoberhaupt, sondern Soldat. Weiterkämpfen oder nicht weiterkämpfen, eine politische Entscheidung. Das Staatsoberhaupt wollte weiterkämpfen. Ich als Soldat hatte zu gehorchen. Das ist eine Unmöglichkeit in einem Staat, dass etwa der eine Soldat dann erklärt, ich kämpfe weiter und der andere sagt, ich kämpfe nicht mehr weiter. Ich hätte auch keinen anderen Rat geben können, so wie ich die Dinge übersah. Aus folgenden Gründen. Erstens, im Osten bedeutete das Durchbrechen an unserer Front an einer Stelle die Vernichtung des hinter der Front lebenden Volkes. Das war uns klar aufgrund der praktischen Erfahrungen und allen Nachrichten, die wir darüber hatten, war der Glauben des ganzen Volkes. Dass der Soldat im Osten seine kämpferische Pflicht tun musste, in diesen harten Monaten des Krieges, letzten harten Monaten des Krieges, war daher besonders wichtig, weil sonst deutsche Frauen und Kinder verloren gingen. Die Marine war im Osten erheblich eingesetzt, mit etwa 100.000 Mann an Land und der gesamten Überwasserkriegsmarine konzentriert für Truppen, Waffen, Verwundeten und vor allem Flüchtlingstransporte in der Ostsee. Es kam also gerade zur Erhaltung deutschen Volkstums in dieser letzten harten Zeit auf hartes Durchhalten des Soldaten ganz besonders an. Zweitens, hätten wir Frühjahr, in den ersten Monaten oder im Winter 45 kapituliert, so wäre ja nach allem, was wir vom Feinde wussten, die tödliche Zerreißung und Aufteilung entsprechend des Jalta-Abkommens genauso erfolgt wie heute und eine entsprechende Besetzung des deutschen Landes. Drittens, Kapitulation bedeutet für die Armee, für den Soldaten, für die Armeen stehen bleiben und in die Gefangenschaft kommen. Das heißt also, wenn wir etwa im Januar oder Februar 1945 kapituliert hätten, dann wären zum Beispiel im Osten 2 Millionen Soldaten in russische Hand gefallen. Dass diese Unterbringung dieser Millionen im kalten Winter unmöglich gewesen wäre, liegt auf der Hand. Und dass wir in ganz großem Stile dann Menschen verloren hätten, ist klar. Denn es hat ja selbst bei der Kapitulation im Mai 45, also im Frühling, Spätfrühling, ist es im Westen ja nicht geglückt, die großen Gefangenenmassen der Genfer Konvention entsprechend unterzubringen. Wir hätten da aber ja auch, wie ich schon sagte, nur das Jalta-Abkommen durchgeführt wäre, hätten wir eine ungleich größere Zahl von Menschen, die noch nicht geflohen waren aus dem Ostraum, im Ostraum verloren. Als ich nun am 1. Mai Staatsoberhaupt wurde, lagen die Verhältnisse anders. Damals waren die Fronten schon so nah aneinander gerückt, die Ost- und die Westfront, dass in wenigen Tagen aus dem Ostraum Menschen, die Truppe, Soldaten, die Armeen und die Riesenschar von Flüchtlingen nach dem Westen übergeleitet werden konnten. Mein Streben war daher, als ich am 1. Mai Staatsoberhaupt wurde, so schnell wie möglich Frieden zu machen und zu kapitulieren. Unter möglichster Rettung deutschen Blutes, deutscher Bevölkerung, noch vom Osten nach dem Westen. Und entsprechend habe ich durch meine sofortige Einleitung der Kapitulation bereits am 2. Mai beim Feldmarschall Montgomery für den Raum, der seiner Armee gegenüberstand und für Holland und Dänemark, die noch fest in unserer Hand waren, gehandelt. Und entsprechend habe ich sofort im Anschluss daran dem General Eisenhower gegenüber meine Schritte ergriffen. Derselbe Grundsatz, deutsche Menschen, deutsche Bevölkerung zu erhalten, zu retten, haben mich also bewogen, im Winter die bittere Notwendigkeit zu predigen, zu kämpfen. Es war sehr schmerzlich, dass unsere Städte noch zerbombt wurden. Und wir durch diese Bombenangriffe und durch den Kampf noch Menschen verloren. Die Zahl dieser Menschen ist aber etwa 300.000 bis 400.000, wobei den Hauptanteil daran der Bombenangriff auf Dresden, der militärisch nicht zu verstehen war und ist, trägt und nicht zu vorauszusehen war. Diese Zahl ist aber verhältnismäßig gering gegenüber den Millionen von deutschen Menschen, die wir im Osten verloren hätten, an Soldaten und Bevölkerung, wenn wir im Winter kapituliert hätten.